werden bei den Seelen kommen. Unserem Baby passiert schon nichts. Ist nur eine Frage der Zeit. Es kommt gleich. We'll be right back. Georgien, ne? Das ist Vergangenheitsform von Georg. Besucht er die 9. Klasse und kämpft um den Hauptschulabschluss. Er hat mich beachtet und da habe ich halt Sachen getan, wo ich dachte, dass sie cool sind. Ha ha ha ha!